ist nun von der heutigen Absichtserklärung zu halten. Was wird aus Afghanistan ohne die russische Präsenz? Was macht Najibullah, wenn er ganz auf sich gestellt wird? Die Zukunft Afghanistans, ein Kommentar von Willi Stoll. Es ist die zynischste der möglichen Lösungen. Der Krieg wird weitergehen, weil die Sowjetunion ihr Gesicht zu wahren sucht und deshalb eine seit langem unhaltbare Stellung noch einmal befestigt. Wird in Genf unterzeichnet, beginnt ein 10 Monate dauernder Rückzug der Interventionstruppen, ein kaum noch umkehrbarer Prozess. Aber Moskau wird die zurückgelassenen afghanischen Kommunisten weiter bewaffnen, die USA die Widerstandskämpfer. Es ist völliger Humbug zu glauben, dass einem schließlich alleingelassenen Machthaber Najibullah gelingt, was er mit 120.000 Sowjetsoldaten nicht schaffte. An der Macht zu bleiben oder zumindest zu überleben, politisch wie schließlich physisch. Seine afghanische Restarmee wird ihm vollends davonlaufen, bis auf die militärisch ausgerüstete Kernmannschaft des Geheimdienstes Khat, die nichts mehr zu verlieren hat und deshalb blutige Verzweiflungsgefechte liefern wird. Es wird in Kabul keine Koalitionsregierung unter Beteiligung aller die afghanische Gesellschaft repräsentierender Kräfte geben. Wenn es auch so im gemeinsamen Kommuniqué von Generalsekretär Gorbatschow und Mohammad Najibullah steht, gegen Mittag in Taschkent veröffentlicht und als Absichtserklärung auch so im Vertragsentwurf von Genf wiederzufinden. Alle bisherigen politischen Öffnungsversuche Kabuls sind fehlgeschlagen, weil der Widerstand die Kollaboration verweigert. Und dies ist, aktiv oder passiv leidend, der überwältigende Teil der afghanischen Bevölkerung. Die Niederlage des Regimes vor Augen wird sich nun niemand, der zählt, auch nur zur Kooperation bereit finden. Denn der Widerstand gibt sich mit dem Teilsieg, dem Abzug der sowjetischen Truppen, keineswegs zufrieden. Er will den Sturz der Machthaber. Als Moskau zu Weihnachten 1979 einmarschierte, da hatte der Widerstand, seit 1,5 Jahren kämpfend, dieses Ziel ja schon fast einmal erreicht. Die Rettung des kommunistischen Regimes vor dem drohenden Sturz war der wichtigste Grund für den Einmarsch. Dieser Krieg hat grausame Opfer gefordert. Es gibt nur rund 15 Millionen Afghanen. 1 Million ist tot. Fast 5 Millionen sind außer Landes geflüchtet. Innerhalb des Landes sind mindestens 3 Millionen vertrieben, entwurzelt. Jede Familie hat Tote und Verstümmelte zu beklagen. Diese Opfer verschuldet zu haben, dies kann kein Afghane der kommunistischen Elite verzeihen, die sich 1978 erst an die Macht putschte und dann 1979 Moskaus Truppen gegen das Volk zu Hilfe rief. Zum Ehrenkodex, vor allem der paschtunischen Stämme, gehört die Blutrache. Es ist die zynischste der möglichen Lösungen. Zwar verdient Michail Gorbatschow Respekt für seine Entscheidung zum Rückzug, ein Entschluss, der schon alleine deshalb seine Feinde im Kreml hat, weil auch Kernfragen der Ideologie berührt werden. Eine Revolution erweist sich als umkehrbar. Doch die absehbare Abwicklung des Rückzuges bei weiterer militärischer Stützung des fallenden Regimes verlängert nur das Blutvergießen und die Leiden. Ein Vorwurf, der die USA eben nicht trifft. Der Widerstand begann bereits 1978 ohne US-Unterstützung und wurde bedrohlich. Raketen aus den USA seit dem Sommer 1986 aber haben den Widerstand so gestärkt, dass eine politische Lösung und der sowjetische Abzug überhaupt erst in den Bereich des Möglichen rückte. Wenn die USA nun die Waffenunterstützung fortsetzen, dann deshalb, weil Moskau Kabul weiterhalten will und Washington den Widerstand nicht verraten kann und will. Wird in Genf unterschrieben, beginnt der Abzug im Mai, wäre laut Plan im nächsten März beendet. Der Vertrag von Genf wird genauso viel wert sein wie der berühmte Vertrag von Paris, der angeblich Vietnam den Frieden brachte. Nicht einmal das Papier, auf dem er steht. Der Krieg geht vorerst weiter. Am Ende, falls es überhaupt so lange dauert, muss die letzte Transportmaschine Najibullah und die letzten Nibelungentreuen dann doch in die Sowjetunion mitnehmen. Während in der deutschen Presse wieder einmal Spekulationen angestellt wurden, wie stark die Gegner von Generalsekretär Gorbatschow sind und ob sie ihn möglicherweise bald stürzen werden, präsentierte dieser sich in einem 4-Stunden-Gespräch seinem Gast Willy Brandt ganz gelassen, wie der SPD-Ehrenvorsitzende später sagte. Unmittelbar danach flog Gorbatschow nach Taschkent, um letzte Hand an die Regelung des sowjetischen Rückzuges aus Afghanistan zu legen. Damit soll endlich die blutende Wunde geschlossen werden, die Gorbatschow von seinem Vorgänger geerbt hat. Und in 1,5 Monaten wird er nach 16 Jahren zum ersten Mal wieder einen amerikanischen Präsidenten im Kreml empfangen. Kann man da von einem Generalsekretär sprechen, der gleichsam mit dem Rücken an der Wand steht, dessen politisches Scheitern unmittelbar bevorsteht? Die französische Zeitung Le Monde kommentierte die innenpolitische Lage in der Sowjetunion in dieser Woche sinngemäß so: Gorbatschow weiß genau, was er will, und er ist stark genug, seine politische Linie durchzusetzen. Seine Gegner indessen haben kein politisches Konzept und keinen Kopf. Diese Beschreibung dürfte der Wirklichkeit ziemlich nahe kommen. Seit 3 Jahren hat Gorbatschow seine Reformpolitik Schritt für Schritt in bindende Beschlüsse der Partei und der Regierung umgesetzt. Es existieren mittlerweile zahlreiche Dokumente, die für die gesamte Führung bindend sind. Dazu Gesetze und Ausführungsbestimmungen, auf die sich die Anhänger seiner Politik berufen können und die von den Gegnern nicht direkt in Frage gestellt werden können. Allerdings ist auch zu beobachten, dass mit zunehmender Dichte solcher Dokumente und das heißt zunehmender Konsolidierung der Perestroika der Widerstand härter wird. Die Auseinandersetzung in der sowjetischen Gesellschaft geht quer durch alle Schichten und Gruppen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Politik des Generalsekretärs hat längst nahezu alle Bereiche erfasst und langsam merkt fast jeder einzelne Bürger, dass er von den Auswirkungen nicht verschont bleibt. Gorbatschow hat diesen Widerstand, der einer grundsätzlichen, sehr konservativen Mentalität, vor allem des russischen Bevölkerungsteils entspringt, politisch einkalkuliert und immer wieder in seinen Reden angesprochen. Er ist aber auch souverän genug zuzugeben, dass er ihn in manchen Bereichen unterschätzt hat und dass die Durchsetzung seiner Politik schwieriger ist, als er angenommen hatte. Die öffentliche Debatte, an sich bereits ein Ergebnis der Perestroika, zeigt indessen, dass es vor allem die Befürworter und der Generalsekretär selber sind, die den Ton angeben. Selbst wenn man einmal die Lieblingsthese der Kreml-Astrologen ernst nehmen wollte, dass nämlich der zweite Mann der Partei, Jegor Ligatschow, der Repräsentant der politischen Gegner des Generalsekretärs wäre, so müsste man sein politisches Wirken in diesem Sinne als bisher wenig erfolgreich einschätzen. Der Angriff in der Zeitung Sowjetskaja Rassia, dem Organ der Russischen Föderation, war zwar in den Formulierungen aggressiv und reaktionär, in seiner politischen Wirkung aber eher kontraproduktiv. Er gab nämlich den Befürwortern der Perestroika den Anlass, die offizielle Parteilinie in der ungleich bedeutenderen Pravda, immerhin das Zentralorgan der Gesamtpartei, noch einmal gleichsam ex cathedra zu formulieren. Gäbe es einen Machtkampf im Kreml, wie anlässlich der Pressefehde spekuliert wurde, dann müsste man als Ergebnis dieses Schlagabtausches sagen, eindeutiger Punktsieg für Gorbatschow. Exakt 20 eigentümlich spannungsgeladene Minuten, das Ganze mit halbstündiger Verspätung. Das war die von allen Seiten als historischer Moment deklarierte Unterschriftzeremonie im traditionellen Ratssaal des Genfer Palasts der Nationen. Hier sind schon Abkommen zum Koreakrieg, zur Nahostkrise, Laos und Kambodscha unterzeichnet worden. Heute also Afghanistan nach 6-jährigen, teils frustrierenden und mit vielen Rückschlägen versehenen Verhandlungen unter Vermittlung des stellvertretenden UNO-Generalsekretärs Diego Cordoves. Um eine eigens für diesen Akt zusammengestellte Tischrunde hatten sich die Außenminister Afghanistans, Wakil, Pakistans, Norani, der USA, Schulz und der Sowjetunion Shevardnadze versammelt. Es präsidierte UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar, der eigens aus New York herbeigeeilt war. Die Delegationen, die ohnehin stets getrennt verhandelt hatten, betraten auch jetzt getrennt den Verhandlungssaal. Man saß sich schweigend gegenüber, kein Kopfnicken, keine Regung im Gesicht der direkten Kontrahenten aus Pakistan und Afghanistan. Die Dokumentensammlung, die herumgereicht wurde, bestand aus 4 verschiedenfarbigen Akten, rot, grün, blau und dunkelgrau. Die Vertragsteile umfassen folgende Komplexe. Erstens eine bilaterale Verpflichtung zwischen Pakistan und Afghanistan auf das Prinzip der Nichteinmischung und der Nichtintervention. Zweitens ebenfalls eine bilaterale Abmachung zwischen Pakistan und Afghanistan zur Regelung der Rückkehr von Flüchtlingen. Drittens die Garantieverpflichtung der Schutzmächte USA und Sowjetunion. Und viertens Regelung der Rückzugsmodalitäten der sowjetischen Truppen unter UNO-Aufsicht. Der Vertragstext, der wurde am Nachmittag verteilt, umfasst 32 Seiten und regelt auf den ersten Blick detailliert, im Prinzip aber doch recht allgemein, Einzelheiten dieser Abmachungen. Sie sind eher Absichtserklärungen, die nur mit allseitig gutem Willen funktionieren können. Dabei wird auch der afghanische Widerstand, der nicht an den Gesprächen beteiligt war, verpflichtet, spätestens ab 15. Mai jegliche Kampfhandlungen einzustellen und sich ebenfalls dieser Politik der nationalen Versöhnung anzuschließen. Eine Hundertschaft von Exil-Afghanern protestierte heute Nachmittag lautstark vor dem Genfer UNO-Gebäude. Die Führer der Mujahedin haben schon angekündigt, sie würden sich diesem Abkommen nicht verpflichtet fühlen. Kein Wort im Vertrag übrigens von den Abmachungen der Sowjetunion und der USA, ihre jeweiligen Verbündeten weiter mit Waffen versorgen zu können. Auf einer anschließenden Pressekonferenz jedoch ein klares Wort von US-Außenminister George Shultz. But we have made clear to Soviet leaders that, consistent with our obligations as guarantor, lose our right to provide military aid to the resistance. We are ready to exercise that right, but we are prepared to meet restraint with restraint. Man habe den Sowjets klargemacht, dass man als Garantiemacht berechtigt sei, dem Widerstand Militärhilfe zu gewähren. Daran festzuhalten sei die USA bereit, aber sie sei auch darauf vorbereitet, eine Reduzierung von Seiten der Sowjets mit eigener Reduzierung der Lieferungen zu beantworten. Insofern also ist der heutige Wunsch des UNO-Generalsekretärs Pérez de Cuellar, die UNO werde dem afghanischen Volk helfen, seinen Frieden zu finden und wirtschaftlich und sozial zu gedeihen, auch als eine Mahnung an die Supermächte zu verstehen, ihre Garantieverpflichtungen verantwortungsbewusst auszufüllen. Ohne die Entscheidung von Kreml-Chef Gorbatschow, die Rote Armee aus Afghanistan abzuziehen und dabei das marxistische Najibullah-Regime aufs Spiel zu setzen, wäre das Friedensabkommen von Genf nie zustande gekommen. Nichts zeigt den außenpolitischen Wandel der Sowjetunion unter Gorbatschow so deutlich wie dieser Rückzug. Die rote Weltmacht lässt einen roten Machthaber im Stich, um einen verlustreichen Krieg zu beenden, der auch im eigenen Lande höchst umstritten ist. Zwei Jahre ist es erst her. 1.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die Nacht auf den 26. April. Im russischen Tschernobyl explodiert der Reaktor eines Kernkraftwerks. Wir hier haben die Meldung erst am nächsten Tag gehört und nur wenige konnten sich damals zuerst vorstellen, welche Gefahr auf einmal mit dem Wind aus dem Osten auf uns zukam. Die Ukraine war ja weit weg. Erst allmählich lernten die Europäer, dass diese Katastrophe Angst für alle bedeutete, dass die Folgen dieser Katastrophe uns alle noch lange betroffen machen werden. Auch in der Sowjetunion selbst hat die Explosion vom 26. April 1986 die Menschen zum Nachdenken gebracht. Tschernobyl, zwei Jahre danach, der Bericht von Hans-Peter Riese. Fernsehaufnahmen zeigen immer noch eine tote Zone. Nur spärlich ist die Vegetation auf den verseuchten Flecken nachgewachsen. Abgestorbene Bäume und Büsche erinnern daran, dass die Natur irreparabel geschädigt ist. Daneben aber sieht man völlig unberührte Streifen. Satt grüne Wälder und Wiesen, blühende Gärten vor den Bauernhäusern. Die Fachleute sprechen von verseuchten Flecken und sauberen Zonen in unmittelbarer Nachbarschaft. Dieser optische Eindruck der teilweisen Normalität hatte die Menschen hier schon unmittelbar nach dem Unglück an Rückkehr denken lassen. Vor einem Jahr sprachen wir mit zahlreichen älteren Menschen, die schon im ersten Jahr immer wieder in ihre Häuser zurückgekehrt waren. Inzwischen sind sie, wie die Zeitung Moskowski Novosti meldet, endgültig dahin zurückgekehrt und leben wieder innerhalb der 30-Kilometer-Zone. Sie werden regelmäßig medizinisch betreut, wie alle Menschen, insgesamt über 300.000, die zur Zeit des Unglückes in diesem Radius gelebt haben. Eine medizinische Langzeitstudie, an der auch der amerikanische Knochenmark-Spezialist Robert Gale und die University of California beteiligt sind, soll Aufschluss über Spätfolgen der Katastrophe von Tschernobyl geben. Die sowjetischen Mediziner zeigen sich überzeugt, dass diese Folgen sehr viel geringer sein werden, als ursprünglich einmal hochgerechnet wurde. Unter Gorbatschows Vorgängern, vor allem unter Brezhnev, der mit seiner Doktrin von der begrenzten Souveränität sozialistischer Staaten noch die Unterdrückung des Prager Frühlings rechtfertigte, wäre dies undenkbar gewesen. Diesen Wandel in der Sowjetunion beschreibt Hans-Peter Riese in Moskau. Seit Amtsantritt von Generalsekretär Gorbatschow hat sich die öffentliche Bewertung des Afghanistan-Engagements langsam und systematisch gewandelt. Die Bevölkerung wurde darauf vorbereitet, dass die Sowjetunion sich aus dem Hindukusch zurückziehen würde, und dies traf sich mit einem wachsenden öffentlichen Druck, der eben dies immer mehr forderte. Größte Aufmerksamkeit widmeten natürlich die Medien dem persönlichen Einsatz Gorbatschows bei seinem letzten Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Najibullah in Taschkent. In diesem Zusammenhang fand auch eine gewisse Wiederaufwertung des Kabuler Regimes statt, dem in einer großen Zeitung vor zwei Monaten bereits bescheinigt worden war, dass es die Erwartungen, deretwegen es 9 Jahre lang von Moskau auch militärisch gestützt worden war, nicht erfüllt hatte. Trotzdem kann man den sowjetischen Medien entnehmen, dass die Tage der Alleinregierung der Kommunisten in Kabul gezählt sind. Die in Moskau Moskau erfundene Politik der sogenannten nationalen Versöhnung bedeutet letztendlich die Teilung der Macht. Zum ersten Mal lässt Moskau, wenn auch schrittweise und durch Kommuniqués und Gesten verbrämt, einen kommunistischen Verbündeten fallen. In der Bevölkerung wird dieser Schritt weitgehend begrüßt. Im Laufe der Jahre war der Blutzoll in Afghanistan für die Sowjets immer höher geworden und ließ sich auch nicht mehr verbergen. Heimgekehrte Soldaten hatten zunehmende Reintegrationsprobleme. Den Gefallenen in Afghanistan wurden die letzten militärischen Ehren in der Heimat verweigert. Und schwer Kriegsverletzte beklagten sich immer offener darüber, dass ihnen nicht geholfen wurde. Diese Themen wurden in verschiedenen Dokumentarfilmen, die auch im Fernsehen gezeigt wurden, geschildert, durch die auch größere Bevölkerungsanteile über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus auf die wachsenden Schwierigkeiten aufmerksam gemacht wurden. Gorbatschow versprach den rückkehrenden Soldaten und ihren Angehörigen im Februar ausdrücklich, dass Sonderprogramme aufgelegt würden, um deren soziale Lage zu verbessern. Ihnen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt würden, sowie für spezielle Ausbildungsprogramme gesorgt werde. Moskau hat aber auch vor allem einen außenpolitischen Erfolg errungen. Anders als die Amerikaner aus Vietnam ziehen die Sowjets auf der Basis eines internationalen Abkommens aus Afghanistan ab, dessen Garantiemächte die USA und die Sowjetunion selber sind. So wird auf der einen Seite der Eindruck der völligen Niederlage verhindert, auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten in Mithaftung für die weitere Entwicklung in Afghanistan genommen. Moskau kann im Übrigen darauf verweisen, dass eine mögliche Fortsetzung des Bruderkrieges in Afghanistan nicht allein auf sein eigenes Konto geht. Bis zum Schluss hatte Gorbatschow eine völlige Einstellung der Waffenhilfe sowohl der USA an die Mujahedin als auch der Sowjetunion an Kabul gefordert. Im Gegenzug wäre der Kreml wohl bereit gewesen, Najibullah gänzlich sich selbst zu überlassen. Dass dieser jetzt noch eine politische Überlebenschance bekommen hat, verdankt er groteskerweise den Amerikanern, die, wie das Weiße Haus heute bekannt gab, ihr Wort gegenüber den Mujahedin nicht brechen wollten. Vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages hatte gestern Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner eingestehen müssen, dass die Ursachen der Abstürze von zwei alliierten Kampfflugzeugen am 30. und 31. März noch ungeklärt sein. Perestroika und Glasnost. Umgestaltung und Offenheit. Was der Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, der kommunistischen Führungsmacht Sowjetunion verordnet hat, fand bei den europäischen Verbündeten Moskaus bislang durchaus nicht ungeteilte Zustimmung. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Vor allem das andere Deutschland, die DDR, hielt ja bisher sehr viel von dieser Devise. Aber als Gorbatschow die Reform einläutete, taten sich die Machthaber in Ostberlin zunächst recht schwer, nachzuvollziehen, was da beim großen Bruder passierte. Zumindest die gleichgeschalteten Medien hielten es mit Heinrich Böll und sagten kein einziges Wort. Gesammeltes Schweigen, das erst spät gebrochen wurde. Inzwischen scheint jedoch so etwas wie eine Wende erfolgt zu sein. Aktuelles Beispiel: zwei Artikel in der heutigen Ausgabe des SED-Zentralorgans Neues Deutschland, die sich mit der Reformpolitik in der Sowjetunion befassen. Aus Ostberlin Hartwig Heber. Wenn es stimmen sollte, dass sich die SED-Führung bereits auf ein Übergewicht der Gorbatschow-Gegner einzurichten begann und manche Anzeichen sprachen dafür, dann hat sie nach den Ereignissen der letzten Tage, vor allem nach dem Ausgang der Moskauer Pressefehde, jetzt offenbar den vorsichtigen Rückzug wieder auf die neutrale Position des Abwartens eingeleitet. Zwar war die Selbstkritik der Sowjetskaja Rossija noch nicht in Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED, nachzulesen. Aber den vorangegangenen Gegenschlag der Pravda hatte man bekanntlich mit einigen Tagen Verzögerung abgedruckt. Und heute ist sogar jene ausführliche Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS im ND zu finden, in welcher vor einigen Tagen die bemerkenswert kritischen Äußerungen des sowjetischen ZK-Sekretärs und früheren Botschafters in den USA, Anatoli Dobrynin, über Defizite der sozialistischen Entwicklung wiedergegeben werden. Dobrynin hatte die schonungslose Bilanz am Dienstag in Prag während einer Konferenz der Zeitschrift der Kommunistischen und Arbeiterparteien gezogen. Bislang hatten DDR-Leser dazu im Neuen Deutschland nur einen Bericht über die Rede des SED-Abgesandten auf der Konferenz des Politbüromitglieds Werner Jarowinski lesen können. Jarowinski hatte dabei ein weiteres Mal das positive Wirken der SED-Arbeit für die Menschen hervorgehoben und zu den Erfahrungen anderer sozialistischer Länder erklärt, man nutze sie, ohne sie zu kopieren. In schroffem Kontrast dazu steht allerdings die Einschätzung Dobrynins, wie sie jetzt ebenfalls im Neuen Deutschland zu lesen ist. Dass nämlich der Sozialismus noch kein für die Massen in den westlichen Ländern überzeugendes Beispiel für eine tiefgreifende Demokratisierung der Gesellschaft und für eine radikale und schnellere Lösung der ökonomischen Probleme geliefert habe. Für die offizielle SED-Propaganda muss dies wie ein Schlag ins Gesicht wirken, nachdem sie das Funktionieren der sozialistischen Demokratie in der DDR und ihren Nutzen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nicht müde wurde zu betonen. Gerade auch, um damit jeden Nachholbedarf an gesellschaftlicher Umgestaltung als überflüssig zu erklären. Zwar hat auch Dobrynin in Prag beteuert, dass der Kurs der Perestroika nicht als ein für alle taugliches Rezept ausgegeben werden solle. Und mancher Funktionär im Ostblock mag mit Erleichterung Dobrynins Zusicherung registriert haben, dass die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der kommunistischen Parteien heute von nichts und niemandem mehr bedroht werde. Allerdings hat der sowjetische Chefideologe gleich den Hinweis angefügt, dass der Rückstand der Kommunisten in Fragen der internationalen Zusammenarbeit besonders augenfällig sei, verglichen mit Aktivitäten etwa der Sozialdemokraten, Konservativen oder selbst der Grünen. Ein hochmütiges Abkoppeln vom sowjetischen Trend, so ist dahinter zu lesen, würde demzufolge den Rückstand gerade nicht überwinden können. Die SED hat sich dann auch beeilt, wenigstens nach außen hin vom Gegenkurs abzulassen. Noch über dem Bericht über Dobrynins Rede wurde eine weitere TASS-Meldung mit Zitaten von Otto Reinhold, einem der ideologischen Vordenker der SED, platziert. Darin beteuert Reinhold, dass die SED den Umgestaltungsprozess in der KPDSU für unbedingt notwendig halte und ihn mit Interesse und Sympathie unterstütze. Die Entgegnung der Pravda auf die Attacke der Sowjetskaja Rossija hatte die SED, wie in Ostberlin zu hören ist, nur auf sowjetischen Druck hin im neuen Deutschland übernommen. Bei der Dobrynin-Rede könnte dies schon anders gewesen sein, nach dem zwischendurch erfolgten Einlenken der Gorbatschow-Gegner in der Sowjetunion. Die Ratlosigkeit im Ostberliner Politbüro zu den Vorgängen in Moskau dürfte damit allerdings noch nicht beendet sein. Das Afghanistan-Abkommen, das gestern in Genf nach sechsjährigen Verhandlungen unter UNO-Vermittlung unterschrieben werden konnte, ist nur zustande gekommen, weil sich die beiden Weltmächte vorher einigen konnten. Die USA und die Sowjetunion wollen auch als Garantiemächte die Erfüllung der Vereinbarungen überwachen. Voraussetzungen hierfür war allerdings Gorbatschows Ankündigung vom 15. Mai an, die Invasionsarmee aus Afghanistan abzuziehen. In den Vereinigten Staaten erinnern die Kommentatoren dabei mit erstaunlich wenig Schadenfreude an den amerikanischen Rückzug aus Vietnam. Dazu ein Kommentar von Ulrich Schiller aus Washington. Welche Konsequenzen wird die Sowjetunion aus Afghanistan für ihre künftige Außenpolitik ziehen? Das ist die Frage, die amerikanische Fachkreise in diesen Tagen sehr beschäftigt. Wird der Rückzug der Roten Armee aus Afghanistan als Ausdruck einer Niederlage von einem außenpolitischen Rückzug auf der Weltbühne begleitet sein, ähnlich der Abmeldungsphase der Vereinigten Staaten nach Vietnam, woran hier nur wenige glauben, oder wird der Abzug aus Afghanistan für den Kreml unter Gorbatschow eher den Abwurf eines Palastes darstellen, der neue Handlungsfreiheiten schafft? 10 Jahre Afghanistan, das sowjetische Vietnam. Das ist eine Überschrift aus der New York Times. Eine der vielen Schlagzeilen, Schlaglichter und Reminiszenzen, die das in Genf unterschriebene Afghanistan-Abkommen begleiten. Amerikanische Schadenfreude? Das wäre das falsche Wort. Der Krieg war zu grausam, der Faktor Afghanistan in den Beziehungen zwischen den Großmächten zu störend, als dass da viel Raum für Häme wäre. Freilich gibt das Ende des sowjetischen Afghanistan-Krieges Anlass zu sehr deutlichen Feststellungen. Erstens, auch die Sowjetunion hat wie die USA in Vietnam die Erfahrung machen müssen, dass eine national motivierte, entschlossene Guerilla-Armee nicht zu besiegen ist. Zweitens, wenn die Kosten und Verluste für die in den Guerillakrieg verwickelte Großmacht zu hoch werden, muss sie auch die ihr ergebene Satrapenregierung fallen lassen. Das galt für Präsident Nixon gegenüber dem südvietnamesischen Regime Ban Chös. Das gilt für Gorbatschow gegenüber dem kommunistischen Regime Najibullahs in Kabul. Dass sich Najibullah selbst mit weiteren sowjetischen Waffenlieferungen auf die Dauer nicht halten kann, davon geht man in Washington aus. Und die Regierung Reagan will auch das ihre dazu beitragen. Sie hat das diplomatische Kunststück fertiggebracht, einerseits als Garantiemacht zusammen mit der Sowjetunion im Afghanistan-Vertrag zu versichern, dass jede Einmischung oder Intervention in die Angelegenheiten der Republik Afghanistan unterbleiben werde. Zugleich hat sie in einem Vertragsanhang bekräftigt, die Unterstützung für die Widerstandskämpfe des Mujahedin so lange fortzusetzen, wie die Sowjetregierung das Regime in Kabul mit Waffen beliefert. Symmetrie heißt das Stichwort von Außenminister Schulz. Und sein sowjetischer Kollege Schewardnadze hat es sogar akzeptiert. Mit dem Rückzug der sowjetischen Invasionsarmee aus Afghanistan demonstriert Kremlchef Gorbatschow, dass es ihm auch in der Außenpolitik ernst mit seiner Reformpolitik ist. Offensichtlich lässt sie sich hier rascher verwirklichen als im Roten Riesenreich selbst, wo Perestroika und Glasnost nicht nur bei Orthodoxen funktionieren, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis, ja auf Widerstand stoßen. Daher überwiegt im Westen bei den Kreml-Astrologen die Skepsis über die Chancen von Gorbatschows Reformpolitik. Dazu ein Kommentar von Eduard Neumeier. Jahre? Nein, jahrzehntelang war alles ganz einfach, wenn sich ein Beobachter der Sowjetunion zuwandte. Da gab es nur entweder Verdammung oder Hochgefühl. Entweder wurde das kommunistische System dort als Hölle gesehen oder als Paradies. Das Land hatte seinen Zuschauern auch einfach gemacht. Die einen hörten nur auf seine Propaganda, die anderen sahen das ungeheure System des Terrors. Seit Michail Gorbatschow an die Spitze der KPdSU trat, vor 3 Jahren, ist es nicht mehr so einfach. In das Schwarz-Weiß mischen sich pastellene Töne. Der bevorstehende Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan ist geeignet, einen in den letzten Jahrzehnten mehrfach bestätigten Grundsatz zu erschüttern, wonach die Sowjetunion eine einmal genommene Bastion nie mehr räume. Der Rückzug, der das Eingeständnis der Niederlage ist, könnte jene neue Denkschule im Westen bestätigen, die neben 3 weiteren vom Kölner Bundesinstitut für ostwissenschaftliche Fragen im Westen ausgemacht worden sind. Diese Schule geht davon aus, dass die Sowjetunion sich im Inneren nicht grundlegend wenden werde, dass sie an der kommunistischen Alleinherrschaft festhalte, dass sie aber einen außenpolitischen Neuanfang versuche. Es gibt dafür ein paar Indizien, die zwar noch keinen Beweiswert haben, aber doch als ungewöhnlich erscheinen. Der Rückzug aus Afghanistan ist darunter das wichtigste Indiz. Die lange Leine, die Moskau seinen kommunistischen Verbündeten lässt, ist ein anderes. Man muss sogar weitergehen. Moskau drängt die zögernden Regimes etwa in der DDR, in der Tschechoslowakei und, ziemlich ergebnislos, Rumäniens, die sowjetische neue Politik zu übernehmen, obschon Moskau dabei Risiken eingeht. Ob das allerdings geht, im Innern ein Regime ohne Opposition zu halten und nach außen Mäßigung zu demonstrieren, es ist zweifelhaft. Die härteste der 4 westlichen Denkschulen in Sachen Sowjetunion ist bisher nicht davon zu überzeugen, dass im Rahmen des sowjetischen Systems und seiner Struktur überhaupt Änderungen möglich seien. Was außenpolitisch geschieht, müsste demnach nur als eine Art zeitweilige Arrondierung erscheinen, gleichsam als der berühmte Schritt zurück, um 2 weitere nach vorn tun zu können. Es muss nachdenklich stimmen, dass diejenigen, die an einen Wandel in der Sowjetunion nicht glauben können, den Zuspruch praktisch der gesamten sowjetischen Dissidenz im Westen haben. Keiner, nicht einer, der vom grundlegenden Wandel überzeugt ist. Zulauf hat gegenwärtig die 3. Schule, die auch bereits in der Zeit des Prager Frühlings mit der sogenannten Konvergenztheorie aufgetreten ist, der Theorie also, wonach sich die beiden Weltsysteme Kapitalismus und Kommunismus einander annäherten, wobei der totalitäre Kommunismus eine Mutation zum Westlichen hin vornehme. Wenigstens im Bereich der Wirtschaft gibt es dafür Belege. Und im Politischen hört man neuerdings, dass es eine gesellschaftliche Pluralität gebe, die sich im Herrschaftssystem widerspiegeln müsse. Polen und Ungarn sind Beispiele dieses Denkens. Die 4. Schule ist dieser 3. nahe, die davon ausgeht, dass Moskau eine Synthese zwischen Marxismus-Leninismus und den Freiheitsrechten, wie sie von namhaften Sozialisten der Frühgeschichte vertreten wurden, suche. Welche Schule das gleichsam richtige Bild der Sowjetunion hat, es kann sich keiner erkühnen, den anderen die Atom vorzuwerfen. Dann erst wird über den Bauantrag entschieden. In Moskau hat Generalsekretär Gorbatschow die kommunistischen Parteisekretäre aus den sowjetischen Republiken und Regionen zu sich gebeten. Ihre Aufgabe lautet, die Sonderkonferenz der Partei im Juni vorzubereiten mit dem Thema Demokratisierung. Zwei Zeitungen, eine italienische und eine spanische, werten die Ankündigungen in der Pravda als Signal dafür, dass im Kreml ein seit längerem schwelender Machtkampf vor der Entscheidung steht zwischen dem Reformer Gorbatschow und der konservativen Garde, die sich um ZK-Sekretär Ligatschow schart, der im Entscheidungszentrum der Kommunistischen Partei der Sowjetunion für Ideologie und Personalwesen zuständig ist. Il Messaggero in Rom schreibt von einer Entscheidungsschlacht im Kreml. Die Nachricht über die dringende Einberufung einer Sitzung der regionalen Parteisekretäre nach Moskau hat auf die Bevölkerung dieses riesigen Landes wie ein Peitschenhieb gewirkt. Dass innerhalb des Politbüros ein Konflikt im Gange ist, das hatten die Russen schon verstanden. Doch die lapidare Ankündigung auf der ersten Seite der Pravda von Gorbatschows Begegnungen ist sofort als Signal dafür interpretiert worden, dass der Machtkampf und die Schlacht um die Zukunft der Perestroika in ihre entscheidende Phase getreten sind. Nicht die Parteikonferenz im Juni wird über den Sieger entscheiden. Wie diese Konferenz ausgerichtet sein wird und wie die Machtverhältnisse im Zentralkomitee verteilt werden, das wird sich vielmehr in den nächsten beiden Wochen zeigen. Soweit der italienische Messaggero. Gorbatschow geht zum Angriff über, überschreibt die Madrider Zeitung El País ihren Kommentar über den Kampf zwischen den Verfechtern der Politik der Umgestaltung und denjenigen, die den Wechsel aufhalten wollen, damit alles mehr oder weniger beim Alten bleibt in der Sowjetunion. Wörtlich schreibt El País: Dieser Kampf hat weite Kreise der Partei, der Verwaltung und der Gesellschaft erfasst und sich in den letzten Wochen verschärft, weil die Vorbereitungen für eine Sonderkonferenz der Partei zum Thema Demokratisierung im Juni begonnen haben. Die Idee dazu war Gorbatschow im Januar 1987 gekommen. Seither hat sich Ligatschow als Führer der konservativen Opposition profiliert. Seine Strategie besteht darin, die Perestroika nicht frontal anzugreifen. Die Notwendigkeit der Reformen erkennt er prinzipiell an, will ihnen aber den Inhalt der Erneuerung nehmen und auf einzelne Anpassungen innerhalb eines Systems reduzieren, das in sich nicht angetastet werden soll. Der Angriff der Konservativen hat noch andere Auswirkungen. Gorbatschow scheint jetzt eine Allianz mit den Ungeduldigen gegen die konservativen Kräfte zu suchen. Medikamente gegen Strahlenspätfolgen. Weil sie einen möglichen Missbrauch durch das Militär fürchteten, wollten zwei Mediziner nicht weiterforschen. Der Arbeitgeber kündigte, die Gefeuerten klagten. Heute das Urteil vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Die mögliche militärische Nutzung eines in der Forschung befindlichen Medikamentes berechtigt die an der Forschung beteiligten Mediziner nicht, die Weiterarbeit aus Gewissensgründen zu verweigern. So die Entscheidung des Düsseldorfer Landesarbeitsgerichtes, das heute in einer Berufungsverhandlung über den Fall von zwei Düsseldorfer Ärzten zu befinden hatte. Die, beschäftigt beim Neusser Pharmakonzern Beecham, hatten ihre Arbeit an der weiteren Entwicklung des Medikaments BRL 43694 aus Gewissensgründen verweigert und waren daraufhin fristlos entlassen worden. Das Medikament, überwiegend für die Chemotherapie Krebskranker gedacht, soll die Folgen einer zu hohen Strahlenbelastung hinauszögern. Das Unternehmen hatte das Medikament zur weiteren Erprobung an die NATO weitergegeben, die daran sehr interessiert war. Das Medikament, so die Ärzte, mache einen Nuklearkrieg wahrscheinlicher. In der Entscheidungsbegründung des Gerichts hieß es heute, die Mediziner seien keinem unzumutbaren Gewissenskonflikt ausgesetzt gewesen. Schließlich habe das Unternehmen nicht verlangt, dass sie sich mit allen späteren Anwendungen des Medikamentes identifizierten. Andreas Renold aus Düsseldorf. Gipfeltreffen des amerikanischen Präsidenten mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow vom 29. Mai bis 2. Juni in Moskau. Beide Seiten hoffen, dass bis dahin ein Abkommen über die Halbierung der strategischen Atomwaffen unterschriftsreif ist. Das sind Interkontinentalraketen, Fernbomber und Marschflugkörper, die von Flugzeugen oder Unterseebooten abgeschossen werden. Heute bei Michail Gorbatschow im Kreml, Reagans Außenminister George Shultz, aus Moskau Hans-Peter Riese. Das ist Das Ritual dürfte mittlerweile den Fernsehzuschauern in aller Welt bekannt sein. Die goldenen Türen im prächtigen Katharinensaal des Kreml öffnen sich und der Generalsekretär Michail Gorbatschow schreitet seinem Gast entgegen. Sie treffen sich genau in der Mitte des Saales vor einer französischen Empire-Uhr. Hände schütteln, Begrüßungsfloskeln, das obligate Foto und die Öffentlichkeit wird wieder ausgeschlossen. Heute Vormittag war es der amerikanische Außenminister George Shultz, für den das Ritual inszeniert wurde. Dieselbe Gruppe, derselbe Ort, sagte Gorbatschow zur Begrüßung und drückte damit aus, was auch gestern zum Auftakt der Gespräche schon spürbar war. Die beiden Delegationen kennen sich mittlerweile so gut, dass man keine Aufwärmzeiten und keine diplomatischen Umwege mehr braucht, sondern sofort zur Sache kommen kann. Gorbatschow hatte heute seine engsten Berater mit am Tisch. Neben Außenminister Schewardnadze, vor allem ZK-Sekretär Dabrinin und Generalstabschef Archimiew. Und es ist zu vermuten, dass auch bei diesem Gespräch Leerfloskeln nur so lange ausgetauscht wurden, wie die Kameras liefen. In der Sache haben beide Seiten gestern nicht zu erkennen gegeben, ob sich bei einem der vielen Themen, die auf der Tagesordnung stehen, etwas bewegt hat. Das Informationsbedürfnis konzentriert sich vor allem auf die Abrüstungsverhandlungen in Genf, ob es also bis zum Gipfel noch ein Abkommen über die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Waffenarsenale der beiden Supermächte geben kann. Die Expertengruppe zu diesem Thema, in der praktisch die gegenwärtige Abrüstungselite der Supermächte sitzt, hat nahezu die ganze Nacht durchgearbeitet, um die angeblich über 1000 Klammern aufzulösen, die noch in dem Vertragsentwurf enthalten sind. Gemeint sind damit strittige Formulierungen, die schließlich von den Chefs auf einen Nenner gebracht werden müssen. Der politische Wille, daran besteht kein Zweifel, ein Abkommen auf dem Gipfel in Moskau zu unterschreiben, besteht sowohl im Kreml als auch im Weißen Haus. Im Katharinensaal des Kreml war heute Vormittag jedenfalls zu spüren, dass mindestens auf dieser politischen Ebene ein neuer Umgangston zwischen den Supermächten herrscht. Einen dichteren Konsultationsmechanismus hat es jedenfalls noch zu keiner Zeit gegeben. Heute Morgen informierte der amerikanische Außenminister Shultz den NATO-Rat in Brüssel über seine jüngste Reise in die Sowjetunion. Eine Reise, die von amerikanisch-sowjetischen Differenzen begleitet war. Kaum war Shultz nach Moskau abgereist, hatte US-Präsident Reagan Generalsekretär Gorbatschow aufgefordert, eine Mauer der Unterdrückung in der Sowjetunion abzubauen. Dafür hatte ihn Gorbatschow wieder heftig kritisiert. Shultz' Nebentätigkeit in Moskau war es also, die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen. Das, wie gesagt, nur nebenbei. Hauptgesprächspunkte waren die Vorbereitung eines vierten Gipfeltreffens Ende Mai und ein Vertrag über die Halbierung der strategischen Atomwaffen. Zur Stunde informiert George Shultz die Presse in Brüssel. Von dort der Bericht von Irmtraut Richardson. Anderthalb Stunden unterrichtete heute Vormittag US-Außenminister George Shultz seine Kollegen innerhalb der westlichen Allianz. Eine umfassende Information, die nach den Worten von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dieser permanente Diskussionsprozess sei ein wesentlicher Beitrag zur Kohäsion innerhalb der NATO. Während seiner Unterrichtung unterstrich der amerikanische Außenminister die Fortschritte, die während der Gespräche in Moskau in zwei wesentlichen Bereichen im Rüstungskontrollprozess erzielt wurden. Zum einen, was das weltweite Verbot der chemischen Waffen betrifft, zum anderen die Bemühungen um Abrüstung im konventionellen, nicht-nuklearen Bereich. Und im Hinblick auf die von den USA angestrebte Halbierung der strategischen Nuklearraketen sind nach amerikanischer Auffassung ebenfalls beachtliche Fortschritte während der Gespräche in Moskau erzielt worden. Wenn auch nicht der erhoffte Durchbruch, der eine Unterzeichnung eines Vertrages über diese Halbierung während des bevorstehenden Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Kreml-Chef Gorbatschow Ende Mai ermöglicht hätte. Ob dieser Durchbruch in einigen Wochen bei der nächsten Begegnung Shultz-Schewardnadze noch vor dem Gipfeltreffen gelingen kann, ist im Augenblick schwer vorherzusagen. Ganz offensichtlich gibt es noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten, was die Verifikation eines solchen Abkommens betrifft. Dies wurde von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute Vormittag vor der Presse als einer der verbleibenden Hauptstreitpunkte gekennzeichnet. Wenn also zugegebenermaßen die Moskauer Gespräche nicht alle Erwartungen erfüllt haben, die die westliche Allianz damit verbunden hatte, so ist nach den Worten von Hans-Dietrich Genscher heute dennoch eine positive Zwischenbilanz der Entwicklung des West-Ost-Verhältnisses sowie des Abrüstungsdialogs zu ziehen. Man kann also sagen, dass hier in der Allianz heute eine sehr zuversichtliche Bewertung des Standes der West-Ost-Beziehungen gegeben wurde. Und es wurde ganz klar aus allen Diskussionsbeiträgen, dass die Allianz nicht die Absicht hat, nach dem Gipfel in Moskau eine Atempause etwa einzulegen für die Entwicklung der West-Ost-Beziehungen und für Abrüstung und Rüstungskontrolle, sondern dass über den Gipfel hinweg weiter kontinuierlich in allen Bereichen verhandelt wird, und die Bundesregierung wird alles tun, dass diese kontinuierliche Bemühung mit großer Energie fortgesetzt wird. Und dabei soll nach dem Wunsch der Bundesregierung, so Hans-Dietrich Genscher, der Schwerpunkt auf die konventionelle Abrüstung sowie auf das Verbot chemischer Waffen gelegt werden. Nicht behandelt wurde während dieses NATO-Rates die Frage, ob der Anfang Dezember letzten Jahres unterzeichnete Vertrag über den Abbau der nuklearen Mittelstreckenraketen jetzt noch vor dem nächsten Gipfeltreffen Reagan-Gorbatschow vom US-Senat rechtzeitig ratifiziert werden kann. Gestern haben die Franzosen im ersten Wahlgang die beiden endgültigen Bewerber um das Amt des Staatspräsidenten bestimmt. In der Stichwahl am 8. Mai stellen sich der amtierende Präsident Mitterrand, der eindeutiger Favorit ist, und der gaullistische Ministerpräsident Chirac dem Votum der Wähler. Die britische Zeitung The Independent schreibt zum Ausgang des ersten Wahlgangs: Nachdem fast alle Stimmen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gezählt worden sind, scheint es wahrscheinlich, dass François Mitterrand im kommenden Monat zum zweiten Mal Präsident der 5. Republik wird. Dies steht allerdings noch nicht hundertprozentig fest. Jacques Chirac hat Raymond Barre auf den 3. Platz verwiesen. Noch wichtiger war die Tatsache, dass Chirac bis vor kurzem langsam gegenüber dem Präsidenten aufholen konnte. Er hat allerdings gestern schlechter abgeschnitten als erwartet. Er hat Stimmen an den ganz rechts stehenden Kandidaten Jean-Marie Le Pen verloren. Trotzdem könnte er den Amtsinhaber bei dem Zwei-Mann-Wahlgang in den nächsten 14 Tagen noch überholen. Chirac hat allerdings die keineswegs leichte Aufgabe, diejenigen an sich zu ziehen, die durch die simplifizierten neofaschistischen Ideen der Nationalen Front in Versuchung geführt werden. Gleichzeitig muss er sich an die weltgewandten Anhänger Barres wenden. Die Pariser Zeitung Le Figaro kommt in ihrer Wahlanalyse zu folgendem Ergebnis. Zusammengerechnet ist der Stimmenanteil der Regierungsmehrheit ein bisschen knapp. Aber der sozialistische Kandidat hat auch nur knapp abgeschnitten und keinen entscheidenden Erfolg verbucht. Für die beiden Kandidaten, die im Rennen bleiben, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Stichwahl ab. Für die Rechte besteht kein Anlass zur Hoffnungslosigkeit, vorausgesetzt, dass es Jacques Chirac gelingt, alle Frauen und Männer hinter sich zu bringen, die nicht Mitterrands Wiederwahl wünschen. Die klare Unterstützung von Raymond Barre für den Premierminister ist ein ermutigendes Zeichen. Bleibt das Problem Le Pen. Seine ausgezeichneten Ergebnisse des ersten Wahlgangs sind eine Überraschung. Um gewählt zu werden, braucht Chirac seine Stimmen, die weit über den Wählerstamm der Nationalen Front hinausgehen. Die französische Zeitung La Haute-Marne Libérée spekuliert über den Ausgang der Stichwahl. Eine schnelle Umfrage noch in der Nacht deutet an, dass Mitterrand im zweiten Wahlgang leicht gewinnen kann. Doch die Umfragen, das ist wahr, haben für den ersten Wahlgang deutlich daneben gelegen. Sie haben vor allem sehr stark die Kandidaten unterschätzt, die keine Chance hatten, am Schlussduell teilzunehmen. François Mitterrand und Jacques Chirac werden, einer wie der andere, große Schwierigkeiten haben, diese 5 Millionen herumirrenden Stimmen zu sammeln. Le Télégramme de Brest, ein weiteres französisches Blatt, befasst sich mit den Kandidaten, die keine Chancen auf einen Sieg hatten und dennoch eine große Zahl von Wählern auf ihre Seite brachten. Wenn man zu den 15% Le Pens noch die 3,6% des grünen Kandidaten und selbst die 2% des kommunistischen Dissidenten Pierre Juquin zählt, kommt man auf ungefähr 20% der Franzosen, die gestern eine Stimme der Ablehnung abgegeben haben. Es ist eine Ablehnung der...